hab schon so oft überlegt, wie der Rest wohl wohnt und wer wohin wohl am besten passt. Manchmal brauchst du ein Weichen, bis du verstehst, die Leute, die du kennst, sind meist die Besten, die du hast. Ich für meinen Teil lehn mich zurück, zu mir ins Bliff und freu mich, jeden von meinen Jungs zu sehen. Sobald die Tür aufgeht, mir werden ein Lächeln schenkt. Weiß ich, die Welt ist groß, doch brauch im Moment nirgendwo hingehen. Ich brauch im Moment nirgendwo hingehen. Es geht mir gut, wenn mich gute Musik geflasht hat. Auch wenn Regen draußen plätschert, weiß ich, gleich geht's mir besser. Es geht mir bestens, selbst bei schlechtem Wetter. Streicht Sonne aus meiner Box über die Dächer. Es geht mir gut, wenn mich gute Musik geflasht hat. Auch wenn Regen draußen plätschert, weiß ich, gleich geht's mir besser. Es geht mir bestens, mein Gemüt bleibt freundlich. Selbst bei schlechtem Wetter, alles heiter bis wolkig. Es geht mir gut, wenn mich gute Musik geflasht hat. Yeah, es geht mir gut, wenn mich gute Musik geflasht hat. Oh. Geschichte übergeht, doch keine Blüten trägt, werden Zukunftsbilder blass. Doch wenn du dir kurz zu Gemüte ziehst, das was du überstehst, gibt dir Erfahrungen, die du noch nicht hast. Ich für meinen Teil lehn mich zurück, trainier einen Spliff und freu mich wirklich, jeden von meinen Jungs zu sehen. Sobald die Tür aufgeht, mir werden ein Lächeln schenkt. Weiß ich, die Welt ist groß, doch brauch im Moment nirgendwo hingehen. Ich brauch im Moment nirgendwo hingehen. Es geht mir gut, wenn mich gute Musik geflasht hat. Auch wenn Regen draußen plätschert, weiß ich, gleich geht's mir besser. Es geht mir bestens, selbst bei schlechtem Wetter. Streift Sonne aus meiner Box über die Dächer. Es geht mir gut, wenn mich gute Musik geflasht hat. Auch wenn Regen draußen plätschert, weiß ich, gleich geht's mir besser. Es geht mir bestens, mein Gemüt bleibt freundlich. Selbst bei schlechtem Wetter, alles heiter bis wolkig. Es geht mir gut, wenn mich gute Musik geflasht hat. Auch wenn Regen draußen plätschert, weiß ich, gleich geht's mir besser. Es geht mir bestens, selbst bei schlechtem Wetter. Streift Sonne aus meiner Box über die Dächer. Es geht mir gut, wenn mich gute Musik geflasht hat. Yeah, es geht mir gut, wenn mich gute Musik geflasht hat.